Über 50% aller Gesetze sind unverständlich. Das ist das Ergebnis einer jüngsten Studie, die nun praktische Wirkung zeigt. In Zukunft sollen nämlich Sprachexperten Formulierungshilfe im Bundesjustizministerium leisten, auf das Begriffe wie etwa zum Beispiel der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich ein erträglich verständliches Maß annimmt. Als puren Katastrophenfall hat der Hamburger Staatsrechtler Ulrich Karben die Gesetzessprache bezeichnet. Er hat die Studie erarbeitet und ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Karben. Guten Tag. Sie haben sich über die Gesetze der laufenden Legislaturperiode gebeugt. Bei welchen Formulierungen hat Sie es denn am meisten geschüttelt? Wir haben die gesamte Gesetz- und Verordnungsgebung der Jahre 2005 bis 2007 untersucht. Das sind über 6000 Seiten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Tierseuchenverordnung, eine Norm, die an sich jeder Landwirt verstehen sollte, tut er aber wohl nicht. Die Verordnung regelt auch, dass innergemeinschaftliche Verbringen sowie die Einfuhr nicht in Satz 1 Nummer 1 aufgeführter Tiere, die für Zoos, Wildparke und sonstige Einrichtungen bestimmt sind, die nach den zur Umsetzung des Artikels 13 der Richtlinie 92/65 EWG des Rates vom 13. Juli 1992 über die tierseuchenrechtlichen Bestimmungen für den Handel mit Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen in der Gemeinschaft, soweit sie diesbezüglich nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang A Abschnitt 1 der Richtlinie 19425 EWG unterliegen, Amtsblatt und so weiter in der jeweils geltenden Fassung erlassenen jeweiligen innerstaatlichen Vorschriften zugelassen ist. Da kriegst du wirklich die Motten im Wortsinn. Also beim Hören kann man, ich stelle es mir jetzt gerade bildlich vor, das war, glaube ich, ein einziger Satz, ne? Ein einziger Satz ist das, ja, den der Landwirt eigentlich verstehen sollte, kann er aber nicht. Da muss er die Landwirtschaftskammer zur Hilfe nehmen oder muss sich eines Rechtsrates bedienen. Mhm. Ein zweites Beispiel möchte ich noch anfügen, weil das eigentlich jeder von uns zur Kenntnis nehmen sollte. Da fragt man sich, ob wir nicht einen Teil dessen schon wissen. Das geht um Feuerzeuge, und zwar das in Verkehr bringen kindergesicherter Feuerzeuge. Das heißt dort, ein Feuerzeug ist ein zur Erzeugung einer Flamme und der Verwendung eines Brennstoffes gefertigtes Gerät, das von Hand betätigt wird und bei dem die Brennstoffversorgung, die nachfüllbar sein kann, eingebaut ist. Es dient in der Regel zum beabsichtigten Anzünden, insbesondere von Zigaretten, Zigarren, Pfeifen und wird voraussehbar auch zum Anzünden anderer Materialien verwendet. Das wollten wir schon immer wissen. Also wir kichern hier natürlich mit, aber es ist ja gleichzeitig hochernst. Herr Professor Karpen, einmal grundsätzlich. Also der Bundestag als Legislative verabschiedet Gesetze. Das ist sein Auftrag, im Grundgesetz formuliert. Wer aber formuliert denn dann solche Texte, schreibt es also ganz konkret nieder? Wer ist das? Also in der Regel werden die Gesetze und Verordnungen der Regierung geschrieben. Ein Gesetz wird typischerweise in dem zuständigen Ministerium, sei es das Landwirtschaftsministerium, sei es das Justiz- oder Innenministerium, vorformuliert und geht durchs Kabinett ins Parlament. Natürlich, und dadurch kommt ein Teil der Probleme zustande, verlässt kein Gesetzentwurf eigentlich das Parlament so, wie er eingebracht worden ist. Aber die größten Mängel, die wir aufgedeckt haben, sind schon im Ministerium entstanden. Gut, aber ich meine jetzt dieser Satz, den Sie uns gerade vorgelesen haben, also der erste mit der Tierverordnung, der ist nur wirklich, also den versteht ja wahrscheinlich nicht mal ein juristischer Nein. Fachmann. Ich meine, wird sowas denn nicht gegengelesen? Gibt es bei jeder Text, jedes Buch, jeder Zeitungsartikel wird doch immer nochmal überprüft? Also ist da niemand, der da nochmal draufschaut und sagt, hört mal zu, Leute, das versteht kein Mensch? Nein, im Ministerium ist es wohl eine Endkontrolle und im Kabinett laufen derart viele Entwürfe durch, die sprachlich unvollkommen sind. Das Parlament hat in der Regel keine Zeit. Ganz selten werden mal sprachliche Verbesserungen eingebracht. In der Regel werden durch Kompromisse und Entscheidungsprozesse die Vorschriften noch schlimmer gemacht. Nein, es gibt keine sprachliche Abschlusskontrolle. Das Parlament hat die Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung, für Rechtssprache zur Verfügung, aber es wird zu wenig auf die Vorschläge gehört. Ist das dann auch die Ursache dafür, dass es eben diese Texte zuhauf gibt? Dass also niemand es kontrolliert, dass es zu schnell geht, dass es zu viele Gesetze gibt und dass niemand die Zeit hat, sich darüber nochmal zu beugen? Das Allerschlimmste ist, dass sich in fast jedem Gesetz, wo Fehler einschleichen, die dann durch Änderungsgesetze beseitigt werden müssen. Oft geht es um ein anderes Komma, aber oft geht es um ganze Sätze, die nicht verständlich sind. Mhm. Die Sprache der Gesetze ist ein Katastrophenfall. Das sagt Ulrich Karpen, Staatsrechtler aus Hamburg, hier im Gespräch mit Deutschlandradio Kultur. Herr Karpen, nun mal umgekehrt. Muss man Gesetze überhaupt dem Wortsinn nach verstehen? Zunächst sollen sie ja juristisch korrekt sein. Das heißt auch keine Interpretation oder die berühmten Schlupflöcher erlauben. Gesetze, sagt man ja auch, müssen wasserdicht sein. Ist diese überbürokratische Sprache nicht auch ein Ergebnis dieser Bestrebung, also ganz genau, ganz korrekt zu sein? Zunächst möchte ich sagen, die Gesetzeskenntnis ist eigentlich notwendig. Was soll die Veröffentlichung im Gesetzblatt, wenn kein Mensch die Vorschriften versteht? Natürlich, das Atomgesetz muss nicht jeder Bürger in den Einzelheiten verstehen. Aber zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung, die streckenweise in der Sprache Not leidet, muss doch eigentlich jeder zur Kenntnis nehmen. Gesetzgebung ist doch kein Beschäftigungsprogramm für Juristen. Aber Sie haben schon recht, oft sind es Richter, die bei der Anwendung von Vorschriften, das ist ja klar, weil die Verhältnisse sich ändern, eine Lücke entdecken. Die haben sie zu füllen für den einzelnen Fall. Aber sehr häufig übernimmt dann die Presse oder nehmen Sprecher der Gerichte den Aufruf, das Parlament muss etwas ändern. Und dann kommt ein neues Gesetz in das Parlament und im Zweifel und häufig wird der ursprüngliche Gesetzestext verschlechtert, nicht verbessert. War das eigentlich immer so? Sie waren 20 Jahre lang Vorsitzender der Gesellschaft für Gesetzgebung, Herr Karpen, haben sich immer wieder mit dieser Thematik beschäftigt. Gab es mal eine Zeit, in der man Gesetze verstand? Also die goldenen Zeiten hat es jedenfalls in der neuesten Zeit kaum gegeben. Großartige Gesetze, die zum Teil noch gelten, wie zum Beispiel das bürgerliche Gesetzbuch, wenngleich an einzelnen Stellen verunstaltet, aber auch das Grundgesetz war ursprünglich gut verständlich und sehr schlank. Aus dem Asylartikel politisch Verfolgte genießen Asylrecht ist ein langer Artikel geworden mit allen Details der Rechtsprechung. Aber ich sage Ihnen nur eine Zahl. Das Gesetzblatt hatte im Jahre 1952, 1953 einen Umfang von vielleicht 800 Seiten. Heute sind es schon in 2 Jahren 6.000 Seiten, also weit über 5.000 sind es 6.000, also weit mehr, als man früher zu lesen gewohnt war. Wenn wir mal bei der Geschichte bleiben, inwiefern hat eigentlich so die deutsche Historie mitgewirkt? Wir hatten zwischen 1933 und 1945 einmal 12 auch juristisch furchtbare Jahre mit den schlimmsten, übelsten Gesetzen. Es springt diese Überkorrektheit, wie wir sie jetzt belächeln und auch kritisieren, nicht vielleicht auch so diesem unbedingten Willen, die Gesetzgebung vor jeglicher Willkür zu bewahren und ganz korrekt zu handhaben? Gewiss sind diese Jahre des Unrechtsregimes ein Anlass, über den Rechtsstaat besonders gründlich nachzudenken. Das haben wir auch getan, das hat sich auch bewährt. Der Rechtsstaat heißt eben unter anderem, dass das, was wir alle befolgen müssen, die Vorschriften, die wir befolgen müssen, in Gesetzen verankert sind. Aber das Ganze hat durch das Aufblühen und die Entwicklung des Sozialstaates mit seinen unendlich detaillierten Vorschriften über das Gesundheitswesen und Hartz I bis IV ein Ausmaß angenommen, das in das Dickicht hineinführt, aus dem keiner mehr einen Ausweg weiß. Und wir müssen darauf zurückkommen, dass der Gesetzgeber das Wesentliche regelt. Es gibt auch andere kluge Menschen, die in der Verwaltung sitzen, die Gesetze vernünftig anwenden. Es muss nicht der permanent überlastete Gesetzgeber in Bundestag und Bundesrat sein. Nun könnte alles besser werden. Die Gesellschaft für deutsche Sprache soll die Juristen beraten. Wird das was, Herr Karpen? Im Zweifel, ich will nicht vorher kritisch sein, im Zweifel wird die Detailfreudigkeit und Detailhungrigkeit eines Ministeriums den Vorrang haben. Zwar wird die deutsche Gesellschaft für gute Sprache hier und da sagen können, das ist unmöglich, der Satz stimmt nicht, aber ob eine durchgreifende Besserung zustande kommt, das wage ich zu bezweifeln. Die Sprache der Gesetze soll verständlicher werden. Das war Professor Ulrich Karpen, Staatsrechtler aus Hamburg. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Deutschland.